Zeit, mit mir auszugehen, nur zum Zeitvertreib. Wir gehen über Felder, streifen durch den Wald. Kein Mensch wird uns sehen, weder jung noch alt. Wenn es dann schon dunkelt, Stern um Stern uns lacht, werde ich dich küssen, halt im Arm dich sacht. Dann sind wir so selig wie im Paradies. Gisela, ich lieb dich, du bist süß. Gisela, ich lieb dich, du bist.